Mein Gott, unsere Videokamera funktioniert. Und danach nach Marokko hin, Tode Habibis, überall durch die Welt, mit der Chickens, verschiedene sind Töfin, Wedenspiel, dann Nuse, Pibis. Von dem Tinto kommt Flieger nonstop, Marrakechi, Fiki, Fiki, Kein, Dollar, Bozin, Havana, Cola, Senorita, Española, mit die Welle, Collan und für die Nöde, Boot, Havik, hier, Min, Polla. Sind wir Jungs schon, Zwingram, war auch schon mal Dollar. Open Corona, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand, doch der Captain und Land. Fans go nach Butenland, Open Corona, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand, doch der Captain und Land und Bank, Fortlich, Fans go nach Butenland. Wie mit Dan in Amsterdam und Rotterdam mit Rosie Rose, schon früher auch recht durcheinander und nun mit wie wer da los in Neuwaden, ob es Dorden, Wichse, Zorden, ganz erraten, in Minaden, kommt von Harden, ob es für wie wer das Daden, Wichse, Batterien, ob Laden, die Elektrorinder, Lorden, mit Paraden, Eskapaden, Kobern, Automaten, Korden, denn jetzt können wir die verraten, ab mit Eisen am Malawan, in japanischen Kindergarns, Baby für die Asiaten. Elektro Hip Hop Group, The All 50 Pens. Yokoso! Samas, Golden Dach, Tokushima, Open Corona, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand, doch der Captain und Land und Bank, Vorflicht, Fans, Golden nach Butenland, Open Corona, Helgoland, Rode Border, Fort, Nordseestrand, doch der Captain und Land und Bank, Vorflicht, Fans, Golden nach Butenland. Man hat von an in der Komma von Hotel auf Tournee, Happy Jeeper, Norkel und hier wirklich lecker Portier. Denk am Moment, wenn in der einzigste Bremer ein Club ist, ein Norm mit Pinökel, die ganz Bärwagen belegt ist. Huse Hood, hey, Kramke, Aum und Grofige Bühlen, Mann, der Welt ist wieder und so Männchen, Koma, Fix und Tüle. Der Huse ist sauber, so nicht best, mein Jungi, hahaha. Melisha ist wie Zafi, Wajala, Yatanama. Denk ich oder an, wer saß dann? War der Vorder? Die Bitches. Jacob, ich leite die Frage weiter. Die hat mir versprochen, dass wenn wir auf Tour gehen, dass dann da Bitches sind.